Sauer? Ey, was ist denn? Was willst du dann? Was ist ein Techno? Ach, ich war's nicht. Frag doch mal den Opa. Opa! Opa! Ey, Bub, was willst denn du von mir? Was ist ein Techno? Frag doch den Papa, das weiß ich nicht. Ey, Bub, du bist jetzt 41 Jahre Elektroingenieur. Du wirst doch wissen, was ein Techno ist. Ey, was ist denn das? Ey, Bub, das ist die Musik, wo die immer Bum Bum machen. Das hast du doch schon gehört. Bum Bum kenn ich nicht. Ey, pass mal, ach, dann nimm mal ein Bass dran. Dann nimmt man ein Hi-Hat. Ach ja. Let's a Bass Kick. Ach ja. Eins, zwei, drei, jetzt machen wir ein Techno. Ach ja. Baba, was ist ein Techno? Ach ja. Was ist ein Techno? Eins, zwei, drei, ach ja. Opa! Was ist ein Techno?